Grunde also wird es kaum anders sein als heutzutage. Nur fortschrittlicher und natürlich viel, viel besser. Und deshalb wird es auch immer noch Zeitungen geben und Journalisten, die sich für wenig Honorar, aber mit umso größerem Idealismus, die Finger wund schreiben. Von einem dieser Journalisten, der in einer der ehemals deutschsprachigen Provinzen in der Region Mitte 3 seinem Tagwerk nachgehen wird, soll in unserer Geschichte erzählt werden. Er wird Eduard Walser heißen und trotz der allgemeinen Besserung gewisse Vorbehalte haben, wie ein jeder, der sein Land liebt und am Fortschreiten des Fortschritts interessiert ist. Eines schönen Tages nun zur Frühstückszeit wird er seine Brille zurechtrücken und zu seiner Frau sagen: Da bin ich jetzt einer Sache auf die Spur gekommen. Einer Sache? Also einem Fall wahrscheinlich. Vielleicht sogar einem Skandal. Einem Skandal? Ja. Muss nur noch ein paar Recherchen machen. Du bist viel zu ehrgeizig, Eddie. Ehrgeiz, Ehrgeiz. Darum geht es nicht. Du wirst schon sehen. Ganz üble Machenschaften. Ich muss nur noch rauskriegen, wer dahinter steckt. Du wirst dir noch mal die Finger verbrennen. Ach was. Wenn ich erst mal beweisen kann, dass die Kröner AG, dass die das Regime in Parakana mit Waffen beliefert. Waffen? Ich denke, Kröner ist chemisch. Na? Chemische Waffen, Krankheitserreger, Giftstoffe, Brandbomben. Ach, das ist doch... Bei uns ist das doch verboten. Na, eben. Es verstößt gegen das Grundrecht des Friedens und gegen die istische Waffenächtung. Trotzdem, irgendwas hacken die da in ihren Laboratorien aus. Tatsächlich werden auch in den besseren Zeiten noch immer, obgleich seltener, Skandale und finstere Machenschaften möglich sein. Aber ebenso wird es auch noch Journalisten geben, sogenannte Idealisten, die an der Schlechtigkeit ihrer Mitmenschen verdienen, indem sie deren Schandtaten der Neugier und moralischen Entrüstung ihrer ein klein wenig weniger schlechten Zeitgenossen preisgeben. Einer dieser professionellen Nestbeschmutzer wird Eduard Walser sein. Wollen und müssen. Kröner Chemiezentrale. Walser vom Express. Ich hätte gern mal die Presseabteilung. Presse und Public Relations. Augenblick bitte. Public Relations. Haberwalden. Guten Tag. Ich heiße Eduard Walser. Ah, der vom Express? Genau. Herr Haberwalden, ich habe eine Frage. Ja, bitte, bitte. Nur zu. Welche Beziehung unterhält Ihre Firma zu Parakana? Parakana? Sie meinen das Militärregime? Ja. Ich habe Informationen, dass Sie dorthin liefern. Ausgeschlossen. Sind das nicht die, die diesen schmutzigen Buschkrieg da unten führen? Genau. Naja, da hat doch der Gouverneur... Also wir haben doch jegliche Beziehung abgebrochen. Offiziell. Entwicklungshilfe an kriegführende Staaten ist verboten. Ja, eben. Ein istischer Konzern wie die Kröner Chemie, sehen Sie, das könnten wir uns doch überhaupt nicht leisten. Also Ihre Frage ist völlig unsinnig, Ihre Verdächtigung. Ich werde es beweisen. Ein Kollege in Grönland, der hat beobachtet... In Grönland? Ja, in Thule, auf dem Flugplatz. Da wurden Kisten verladen von der Kröner AG. Also das ist ganz sicher ein Irrtum. Aber muss natürlich aufgeklärt werden, dass da keine Ente draus wird. Mein Kollege ist zuverlässig. Vorsicht, Vorsicht. In Ihrem eigenen Interesse. Wir haben ausgezeichnete Juristen und ich weiß ja nicht... Haben Sie Familie? Ja. Na also, dann ist das doch für Sie eine Existenzfrage, lieber Herr Walser. Und da würde ich an Ihrer Stelle keine unüberlegten Schritte... Sie verstehen? Ja, ich verstehe. Also, dann kommen Sie dann doch lieber mal vorbei bei uns, ja? Vielleicht morgen um 10 und dann klären wir den Fall. In aller Ruhe. Eduard Walser wird sich weder beschwichtigen noch einschüchtern lassen, im Gegenteil. Sein Telefonat mit Emanuel Haberwalden, dem großen Public Relations Strategen, wird ihm das Gefühl geben, dass es tatsächlich etwas zu vertuschen gibt. Am nächsten Morgen, Punkt 10 Uhr, wird er das imposante Verwaltungsgebäude der Kröner AG betreten. Wunderbar, dass Sie schon da sind. Ich soll Sie nämlich dem Chef vorstellen. Dem Chef? Direktor Brink? Ja, er hat ein persönliches Interesse, Sie kennenzulernen. Kommen Sie. Ach nein. Ja, ich habe ihm Ihren Fall kurz vorgetragen. Sie müssen wissen, wir legen traditionell den größten Wert auf einen guten Kontakt zu den Medien. Mhm. Ja, vor allem zur Presse. Erst neulich habe ich im Club mit Ihrem Verleger geplaudert über Pressefreiheit und so. Alle diese durchaus ehrenwerten Traditionen. Ihr Chef und ich waren übrigens völlig einer Ansicht. Tatsächlich? Tatsächlich. Ja, Sie sehen, gerade zu Ihrer Zeitung haben wir besonders gute Beziehungen. Ach, übrigens, vor 20 Jahren, da habe ich ja auch als Journalist angefangen. Ich weiß, während der Separation, als alle Zeitungen den gleichen Namen trugen. Ja, schlimme Zeiten waren das damals. Inzwischen werden beide am Ende des langen Flures angelangt sein. Der Eingang zur Höhle des Drachen wird vor ihnen liegen, doppeltürig und ledergepolstert. Die Tür wird sich öffnen und ein breiter, goldener Sonnenstrahl wird Eduard empfangen. Generaldirektor Brehm wird ihm zu Ehren sein freundlichstes Lächeln aufgesetzt haben. Schön, dass Sie uns besuchen, lieber Walser. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wer den Schreiber nicht ehrt, ist die Aktie nicht wert. Dein kleiner Scherz, mein Bester. Aber ist schon was dran. Was wäre man ohne die Öffentlichkeit? Gute Journalisten, die brauchen wir. Keine Hetzer, sondern klare Köpfe, habe ich recht? Gewiss, Herr Doktor. Unsere freie, unabhängige Presse. Ja, freulich. Lieber Weiser, sehr freulich ist das doch. Prinzipielle Übereinstimmung unserer Ansichten. Die bürgerliche, meinetwegen auch die liberale Presse, das ist doch ein Wert. Wir kämpfen an der gleichen Front. Gegen das Radikale, gegen das Chaos. Und keine vollen Kompromisse mit unseren Gegnern. Sehr richtig. Deshalb bin ich ja auch zu Ihnen gekommen. Paracana, das ist ein korruptes, verbrecherisches System. Ein Regime, mit dem eine Weltfirma wie die Ihre... Recht haben Sie, Weiser, recht. Kein Blatt vor den Mund nehmen, alles offen heraussagen und ermännern. Sie haben Mut, wir haben noch Zivilcourage. Herr Generaldirektor sollte nicht vergessen zu erwähnen, dass an der ganzen Paracana-Affäre kein wahres... dass das alles ein Irrtum ist. Ja, natürlich. Wäre auch absurd, die wir Millionenbeträge spenden für humanitäre Zwecke. Denkbar wäre das. Aber trotzdem, das Engagement, die Zivilcourage von Herrn Walser, das ist doch die Hauptsache. Lassen Sie mich das ruhig einmal würdigen. Ist doch selten heutzutage. Ich weiß nicht. Doch, mein Bester. Wir müssen nur das Gemeinsame sehen, das, was uns alle verbindet. Übrigens, ich habe mir da einige Ihrer Artikel raussuchen lassen. Hervorragende Arbeit, ausgezeichnet, wirklich. Danke. Ich bin allerdings nicht gekommen, um hier von Ihnen... Aber nicht so bescheiden, mein Lieber, nicht so bescheiden. In Ihren Artikeln sind Sie doch auch ein ganzer Kerl, offen und mutig. Immer um die Wahrheit, das Recht und so weiter, nicht wahr? Darum geht es Ihnen doch so im Großen und Ganzen. Ja, und deshalb wüsste ich jetzt gern von Ihnen... Da gibt es nichts zu wissen, Herr Walser. Ihre Verdächtigungen sind völlig grundlos. Natürlich, Herr Dingster. Aber lassen Sie ihn doch fragen. Das bewundere ich doch an ihm, an seinen Artikeln. Ich glaube, bei den Medien, bei Ihrer Zeitung, lieber Walser, da handelt man Sie weit unter Wert. Ach, weit unter Ihrem eigentlichen Wert. Das interessiert mich nicht. Mir ist meine Freiheit wichtig. Ja, die Freiheit. Das ist ein großes Wort. Ein schönes Wort, ein Ideal gewissermaßen. Aber Freiheit braucht Geld und Muße. Man muss sie sich auch leisten können. Na, passen Sie auf, wir wollen Ihnen nämlich helfen bei Ihrer Freiheit. Wir übernehmen 3 Ihrer Feuilletons in unser Hausmagazin. Wir drucken die. Kennen Sie unsere Honorare? Nein. Das 10-fache. Mein Bester, das 10-fache. Na, aber, denkst du, habe ich recht? Im Prinzip ja. Na? Unsere Firma darf sich rühmen, ein Mäzen der schönen Künste zu sein. Eins nach dem anderen. Erst muss die Sache mit Paracana geklärt sein. Die Öffentlichkeit hat ein Recht. Ja, wenn wenigstens was dran wäre an Ihrer Geschichte. Ein Recht auf die Wahrheit. Richtig. Und die Wahrheit wird Ihnen doch keinesfalls vorenthalten. Wir sagen ein ganz klares Nein zu Ihren Vorwürfen. Das genügt nicht. Und geben Ihnen darüber hinaus jede Möglichkeit, in unserem Hause nachzuforschen, nach Ihrer Wahrheit. Sie können recherchieren, wo Sie wollen. Sie können ausquetschen, wen Sie wollen. Sie können sämtliche Anlagen, alle Abteilungen besichtigen. Alles steht Ihnen doch offen für Ihre verdammte Wahrheit. Aber eins ist eben jetzt schon sicher. Finden werden Sie bei uns nichts. Wir möchten Ihnen doch nur unnötige Mühen ersparen. Eduard Walser wird bei seinen Zweifeln bleiben. Er wird sich auf das Artigste bedanken und verabschieden. Zu Hause wird seine Frau bereits mit dem Mittagessen auf ihn warten. Und? Hat er dir alles bestätigt? Mit Stempel und Unterschrift? Alles abgestritten. Ganz pauschal. Na also. Hoffentlich wirst du jetzt vernünftig. Bin ich doch. Hab sogar eine Bestechung abgelehnt. Eine Bestechung? Die wollten dich bestechen? Ja, indirekt, ja. So auf die Feine, gepflegte, mit Samthandschuhen. Wie viel denn? Die wollten 3 meiner Stories mit dem 10-fachen Honorar bezahlen. Na und, da ist doch nichts dabei. 4.500 für 3 lächerliche Artikelchen. 4.500? Könnten wir gut gebrauchen, gerade jetzt. Kommt nicht in Frage. Aber mein Artikel. Vielleicht wird es sogar eine Serie, wer weiß. Eine saftige Serie über die Gangster mit den weißen Kragen. Du verdirbst es dir noch mit allen. Meinst du denn überhaupt, dass dein Chef sowas drucken lässt? Wenn ich das beweisen kann, dann muss er es sogar. Er muss. Wozu haben wir denn die Verfassung? Er muss, es ist ein Verbrechen. Zunächst wird alles günstig verlaufen. Am selben Abend noch wird Eduard Walser einen Anruf aus Thule erhalten. Sein Freund wird beobachtet haben, dass Frachtkisten, die einwandfrei von der Kröner Chemie stammen, in ein Flugzeug verladen wurden, das keinen anderen Bestimmungsort hatte als Port Arad, die Hauptstadt von Parakana. Der Grönländer wird die Verladung der Kisten fotografiert haben und Eduard einige Abzüge als Beweismaterial versprechen. Über Grönland machen die's. Herr Chef, das kann ich beweisen. Morgen schon. Mit Fotos. Das gibt eine Riesenstory. Ich weiß nichts, Walser. Ich weiß nichts. Warum muss es denn ausgerechnet eine Firma in unserer Region sein? Eine Firma, von der hier der größte Teil der Bevölkerung lebt, auf die wir alle gewissermaßen angewiesen sind. Wie sind es nun mal? Außerdem, das ist doch nur unsere Pflicht, vor der eigenen Tür zu kehren, wenn da was dreckig ist. Sonst machen wir uns mitschuldig. Mitschuldig, mitschuldig. Das sind doch Phrasen. Gut, meinetwegen ist es ein illegaler Handel. Aber was ist da schon groß dabei? Völkermord. Die Ausrottung ganzer Stämme. Was hat denn die Kröner Chemie damit zu tun? Du weißt doch noch nicht mal, was in den Kisten tatsächlich drin ist. Nachher ist es Plastikspielzeug oder irgendwelche Hustentropfen. Das glaubst du doch selbst nicht. Und wir haben den Prozess am Hals. Immerhin haben die kein ganz reines Gewissen, Chef. Und die wollten mich bestechen, ich hab's dir doch erzählt. Bestechung, wo gibt's denn das heute noch? Nee. Das ist sogar üblich, dass die solche Bombenhonorare zahlen. Ich habe selbst schon was für die Kundenzeitschrift geschrieben. Die können das eben. Trotzdem unterstützt das meinen Verdacht. Vielleicht mag was dran sein. Vielleicht. Dann machen wir auch was. Aber bevor du mir nicht haarscharf beweisen kannst, wer, wo, wann, was und warum, vorher drucke ich keine Zeile von der Geschichte. In deinem eigenen Interesse. Eduard Walser wird den Blick für seine eigenen Interessen bereits verloren haben. Er wird hartnäckig nach weiteren Beweisen suchen, wird ehemalige Mitarbeiter und Pensionäre der Kröner Chemie interviewen und schließlich auch die Laboratorien besichtigen. Frau Professor Rosalind Grömitz, die Leiterin der Abteilung Forschung und Projektplanung, wird ihm bereitwillig Rede und Antwort stehen. Das ist ein schlechter Witz, Herr Walser. Kriegsforschung, einfach lächerlich. Haben wir gar nicht nötig. Ich habe Zeugenaussagen. Eidesstattliche Erklärungen, die eindeutig beweisen, dass Sie militärische Aufträge haben für chemische und biologische Waffen. Sie sind sehr voreilig, junger Mann. Wenn es nicht stimmen sollte, deshalb darf ich dann keine Einsicht in die Akten nehmen. Betriebsgeheimnis. Wo kämen wir hin, wenn wir da jeden rumschnüffeln ließen? Was glauben Sie, wie viel Betriebsspionage gerade auf unserem Sektor? Woher weiß ich denn, dass Sie nicht von der Konkurrenz kommen? Aber davon abgesehen, einmal angenommen, Sie hätten recht. Glauben Sie denn wirklich, dass wir dann so naiv wären, das zu dokumentieren? In den offiziellen Akten? Sie haben noch andere Akten. Das habe ich nicht gesagt. Trotzdem dürfen Sie eines wissen, ganz offiziell. Wir arbeiten in der Tat mit Kampfgasen, Brandbomben und Krankheitserregern. Na also? Aus humanitären Gründen. Um Schutz- und Abwehrstoffe entwickeln zu können. Um vorbeugen und heilen zu können. Wer ist Ihr Auftraggeber? Das Regime von Parakana? Unsere Regierung? Wer? Ich weiß es selbst nicht, Herr Walser. Top Secret. Das wird selbst mir nicht mitgeteilt. Ich weiß nur, dass es legal ist. Alles andere interessiert mich nicht. Mir geht es allein um die Forschung, um den Fortschritt der Wissenschaft. Zum Wohle der Menschheit, nicht wahr? Zum Wohl der Konföderation. Zum Wohl aller Isten. Wie edel. Frau Professor, Parakana führt Krieg gegen seine Nachbarn. Was die da unten treiben, das ist reiner Völkermord. Ich weiß. Steht ja in allen ihren Blättern. Auf der Basis ihrer Wissenschaft. Das Wasser wird verpestet, die Ernte chemisch vernichtet, Krankheiten, Seuchen werden künstlich erzeugt. Vor allem die Zivilbevölkerung, Frauen und Kinder kommen in den Genuss dieser Forschungsergebnisse. Ich gebe ja zu, dass das, was da unten geschieht, entsetzlich ist. Aber wir haben damit nichts zu tun, überhaupt nichts. Bremen persönlich hat mir versichert, dass wir an keinen kriegführenden Staat irgendetwas liefern. Schon gar nicht nach Parakana. Hat er Sie also auch schon in der Mangel gehabt? Naja, immerhin steht jetzt fest, dass sich Ihre Abteilung mit chemischen und biologischen Kampfstoffen beschäftigt. Mit Schutz- und Abwehrmöglichkeiten. Wobei es natürlich erforderlich ist, dass wir diese Waffen eingehend analysieren. Es muss Ihnen doch einleuchten. Oh ja, das leuchtet ein. Selbstverständlich. Selbstverständlich wird sich Rosalind Grömitz, die bedeutende Chemikerin, umsonst um Aufklärung bemüht haben. Denn Eduard wird jedes ihrer einleuchtenden Worte in Zweifel ziehen. Vor allem aber wird er einen kleinen Ausflug nach Paris zum istrischen Patentamt unternehmen und dort zahlreiche von der Kröner Chemie angemeldete Patente fotokopieren. Ein befreundeter Chemiker wird ihm bei der Auswertung dieses Materials behilflich sein. Deswegen brauche ich Sie ja. Sie sollen mir erklären, welche von diesen Erfindungen zur Vernichtung des Menschen eingesetzt werden könnten. Welche? Sie sind lustig. Nahezu alle. Bei den meisten kommt es nur auf die Dosis an. Zum Beispiel dies hier. Eine phosphororganische Verbindung. Fantastisches Mittel gegen Fliegen, milben Blattläuse und so weiter. Aber auch gegen Menschen. Ganz einfach, man erweitert die Verbindung, erhöht die Dosis und besprüht vom Flugzeug aus ein Dorf damit. Nebelt die so richtig ein. Und dann... Wenn die Menschen das einatmen? Gar nicht mal nötig. Es geht durch die Poren, unter die Haut. Da nützt keine Gasmaske. Und schon nach 15 Minuten setzen die ersten Wirkungen ein. Erbrechen, Krämpfe und so weiter. Bis dann nach etwa 10 bis 20 Stunden der Tod, zumeist durch Ersticken, eintritt. Ich weiß. Das ist furchtbar. Eduard Walser wird das Gefühl haben, vorangekommen zu sein. Denn er wird zwei Tatsachen haben. Erstens, die zahlreichen Patente, die eine kriegerische Verwendung zumindest nicht ausschließen. Und zweitens, die Luftfracht der Kröner Chemie in ein kriegführendes Land. Beides wird er mit Fotos beweisen können. Er wird in die Redaktion eilen, um seinen Chefredakteur vom Fortgang der Ermittlungen zu unterrichten. Natürlich leuchtet das ein, natürlich. Die Fotos, die Patente, alles ziemlich belastend. Aber unserem lieben Herrn Verleger wird das nicht im geringsten imponieren. Unser aller Brötchengeber lässt nämlich keine Zeile drucken, bevor du nicht klipp und klar beweisen kannst, was tatsächlich in den Kisten drin ist. Was geht denn das den Kaiser an? Außerdem könnte man doch Untersuchungsergebnisse anfordern. Analysen der chemischen und bakteriologischen Kampfstoffe, die Parakane einsetzt. Und dann vergleichen mit den Patenten der Kröner Chemie. Aber das sagt uns dann immer noch nicht genug. Gifte, Impfstoffe, Desinfektion, Schädlingsbekämpfung, das sind doch Allerweltsmittel. Die ganze Branche arbeitet doch mit sehr ähnlichen Sachen. Augenblick mal. Ja, hier Express-Chefredaktion. Herr Kaiser, Tag. Guten Tag. Sagen Sie, ist der Walter bei Ihnen? Ja, Herr Senator, der ist gerade hier. Na, dann geben Sie mir doch mal, ja? Gut, ich übergebe. Für dich, unser aller Brötchengeber, will ich unbedingt sprechen. Mich? Wahrscheinlich schmeißt er dich jetzt endlich mal raus aus dem Laden. Witzbold. Hier, Walser. Tag, Herr Eduard Walser. Große Sache. Wissen Sie, weshalb ich anrufe? Nein. Das heißt, ich vermute, die Kröner Chemie? Vortrefflich, genau. Die Kröner Chemie, ja. Ich habe erfahren, dass Sie sich besonders eingehend für diese Firma interessieren. Dr. Haber Walden verriet es mir neulich. Ja, ich habe da einige Untersuchungen angestellt. Richtig, richtig. Sie sind nicht ganz unvorbelastet. Und dennoch, lieber Eduard Walser, dennoch vertraut man gerade Ihnen. Das erstaunt mich. Ja, schon gut, schon gut. Die Sache, ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen. Die Sache also ist folgende. Unsere Druckerei soll von der Kröner Chemie den Auftrag bekommen, sämtliche Drucksachen zum 80-jährigen Bestehen der Firma zu übernehmen, darunter auch, und das betrifft jetzt Sie, darunter auch eine Firmenchronik. Eine Historie der Firma vom alten Baron von Kröner bis heute. Und als Verfasser dieser Chronik werden Sie, Eduard Walser, vorgeschlagen. Sie haben dort gute Freunde sitzen bei der Chemie Kröner. Dr. Haber-Walden wahrscheinlich. Und Generaldirektor Brehm persönlich. Sie wissen, dass das eine große Ehre ist für Sie. Eine Ehre? Und eine Chance. Rund 15.000 Honorar, bar auf die Hand, lieber Eduard Walser. Das ist doch was, oder? Vielleicht. Aber ich habe da noch eine andere Sache. Sie haben keinerlei Verpflichtungen. Ich werde Sie vom Dienst freistellen. Sie haben Urlaub bis zur Vollendung Ihrer Chronik. Alles andere, auch diese kleinlichen Zankereien, von denen ich gehört habe, halten Sie sich von solchen Dummheiten erstmal den Kopf frei. Versenken Sie sich in die Historie. Das wird Ihnen gut tun. Ihnen und Ihrer Familie. Na? Einverstanden? Ich weiß nicht. Das kommt so plötzlich. Meine Pläne... Eduard wird es sich überlegen müssen. Denn auch in den gebesserten Zeiten wird ein Auftrag von $15,000 noch in der Lage sein, selbst die ehernen Gesetze einer istisch-istlichen Moral ins Wanken zu bringen. Eduard Walser wird also nachdenken. $15,000, einige sorgenfreie Monate irgendwo im Süden Europas, zusammen mit Püppi und Trevira in Ruhe am Meer, in der Sonne. Wir gehen am Strand spazieren, wir spielen mit Püppi. Abends gehen wir aus. Wir tanzen. Kannst du eigentlich noch singen? Ich weiß nicht. Früher hast du viel gesungen. Und hast mir Blumen gekauft. Geklaut? Meistens irgendwo über den Zaun gestiegen. Und hier vorne hattest du noch Haare. Eine richtige tolle hattest du. Haarausfall. Es war herrlich. Haarausfall. Schrecklich ist das. Auch die Zähne fallen aus. Du kriegst keine Luft mehr. Was hast du? Da ist ein Gestank in der Luft. Und der Himmel ist gelb und verschwimmt vor meinen Augen. Der Kopf ist heiß und dröhnt und klopft. Hast du Fieber, Eduard? Die Haut wird ganz blau und ledern. Du kannst sie abpellen. Die Muskeln beginnen zu zucken. Dann kommt der Schweiß. Der Magen krampft sich zusammen. Du sinkst zu Boden. Die Muskeln werden steif. Das Fleisch fällt dir von den Knochen. Bitte hör auf, das ist widerlich. Und dann geht dir die Luft aus. Endlich, endlich, die Ratte ist tot, ausgelöscht, vernichtet. Du kannst die Spinnen und Fliegen zusammenkehren und wegwerfen. Was soll das? Du redest ein schreckliches Zeug. Ich entwerfe nur einen kleinen Werbespot für die Krönerchemie. Ein neues Rattengift, ein hervorragendes Insektenvertilgungsmittel. Die Militärs von Parakana sind begeistert. Der Urwald entlaubt, die Dörfer desinfiziert. Patent, Patent, Frau Professor. Eduard Walse wird sich nicht korrumpieren lassen. Er wird beweisen, dass nicht nur die Zeiten, sondern auch die Menschen besser geworden sind. Er wird an die Spinnen, Ratten und Meerschweinchen denken. An Parakana, an den Krieg im Busch, an die Frauen und Kinder. Er wird seine Karten auf den Tisch legen und die Krönerchemie beim istischen Gerichtshof wegen Herstellung und Handel von bakteriologischen und chemischen Waffen anzeigen. Daraufhin wird, wie auch in den gebesserten Zeiten noch üblich, schon am folgenden Tag Generaldirektor Brehm eine Pressekonferenz für den Medienverbund veranstalten. Brehm wird versuchen wollen, das Ansehen der Firma zu retten. Und selbstverständlich wird auch unser Freund Eduard Walser dabei sein. Ruhe bitte. Ja, da hinten ist noch ein Platz frei. Ja, bitte, wenn Sie sich da bitte hinsetzen wollen. Können wir dann anfangen? Ja. Also, meine Damen und Herren vom Medienverbund, meine Herren von der Lokalpresse, Sie wissen, weshalb wir diese Pressekonferenz einberufen haben. Einberufen mussten. Die Anzeige, die gegen unser Haus erhoben wurde, ist so schwerwiegender Natur, dass wir sie unsererseits nicht unwidersprochen hinnehmen können. Sie kennen die Anschuldigungen, die Herr Walser, der übrigens in seiner Jugend einer elisch-istischen Organisation angehört haben soll, gegen uns erhoben hat. Wir möchten nun versuchen, unsererseits in einem offenen Gespräch diese, wie wir meinen, doch sehr unsachlichen und ungerechtfertigten Vorwürfe zu entkräften. Meine Damen und Herren, tun Sie sich keinen Zwang an, die Kröner Chemie steht Ihnen Rede und Antwort. Herr Direktor Brehm, eine Frage an Sie. Da Ihre Firma, wie Sie es heute Morgen in Ihrer Presseerklärung bekannt gaben, keine Beziehung, welcher Art auch immer, zum Staate Parakana unterhält, weshalb nehmen Sie da nicht die juristischen Mittel wahr, gegen Herrn Walser vorzugehen? Ja. Nun, es geht uns naturgemäß eben hauptsächlich darum, dass unsere Firma nicht unter dem falschen Eindruck nicht in ein falsches Licht kommt, dass unser guter Name erhalten bleibt und dass unsere eigene Belegschaft, unsere Aktionäre, dass die keine Zweifel an uns haben, nicht wahr? Weshalb? Also, zögern wir mit einer Klage zu antworten. Erstens, weil wir an sich etwas Gescheiteres zu tun haben. Ja, entschuldigen Sie die Formulierung, aber es ist ja wirklich so. Wir alle haben außerordentlich viel zu tun, die Geschäfte gehen gut, wie Sie wissen, die Beanspruchung ist außerordentlich. Und zweitens ist es doch so, dass hier die Gegenseite versucht, durch eine Collage, indem sie also vom Hundertsten ins Tausendste kommt, mit solch einer Taktik und einer Kette von Halbwahrheiten, Viertelwahrheiten, unser Ansehen zu schädigen. Und da wollen wir diese Sache nicht doch unnötig aufbauschen. Das ist doch alles sehr unerfreulich. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass wir auch über die wirtschaftliche Situation des Herrn Eduard Walser recht gut informiert sind und nun wirklich kein Interesse daran haben, ihn also finanziell irgendwie fertig zu machen. Ja, was Sie uns dann ja auch wieder zu Recht ankreiden könnten. Ja, bitte, Sie hat noch eine Frage. Meine Frage geht an Frau Professor Grömitz. Ist es richtig, dass Sie während der Separationskämpfe mit dem Nervengift Jan 77 gearbeitet, dabei den 60-mal stärkeren Kampfstoff Jan 305 entwickelt haben und ihn schließlich auch der militärischen Führung zur Verfügung gestellt haben? Frau Professor, wollen Sie darauf antworten? Natürlich. Der Kampfstoff, von dem Sie sprechen, wurde nicht planmäßig, sondern rein zufällig. In Separationskämpfen? Rein zufällig. Lächerlich. Rein zufällig entwickelt und ist nicht. Niemals zum Einsatz gekommen. Sie meinen nicht mehr? Ja. Genau. Er war ganz eindeutig ein Ergebnis der Pflanzenschutzforschung. Dazu ist er entwickelt worden. Und wenn man ihn nachträglich, ich betone nachträglich, auf die Kriegswaffenliste gesetzt hat, das können Sie doch nun wahrhaftig nicht mir zum Vorwurf machen. Ich meine auch, dass wir uns jetzt langsam wieder dem eigentlichen Thema zuwenden sollten und nicht durch Diffamierungsversuche das Gespräch vorbelasten. Ich halte das aber für wichtig. Ja, bitte die Dame dort drüben. Frau Professor, würden Sie mir recht geben, dass die von Walser zitierten Patente nach Weiterentwicklung und Weiterproduktion auch als Kampfstoffe verwendet werden könnten? Manchmal ja, ab und an. Insektizide zum Beispiel, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber doch nicht bei uns. Wir haben doch glücklicherweise jetzt gesetzliche Grundlagen. Man muss sich doch nur mal L30 vorstellen. Das ist ja doch in der Giftklasse 1 und schon an sich eine sehr toxische Verbindung. Ja, genau. Gift, Gift. Das ist doch eine sehr, sehr emotionsgeladene Bezeichnung, nicht? Wir müssen das doch... Entschuldigung, darf ich mal unterbrechen? Ja, bitte. Herr Walser, ich sehe gerade, dass Sie sich da eine Zigarette anstecken. Ich darf Ihnen sagen, dass die 50.000 Tonnen Nikotin, die aus einer Welterde entstehen, genug sind, um 1.000 Milliarden Menschen zu töten. So. Jetzt können Sie doch auch hingehen und die Zigarettenindustrie vor die Flinte nehmen. Das ist doch immer die gleiche Argumentation. Aber auf jeden Fall wird keiner behaupten können, dass wir irgendwelche Kampfstoffe hier herstellen. Das behaupte ich ja gar nicht. Hier nicht. Sie alle dürfen sich nachher, wenn Sie wollen, bei einem Rundgang durch unsere Laboratorien ja, davon. Dankeschön, danke, da kommt noch eine Frage. Ja. Das können wir doch hier nicht kontrollieren, das ist doch Augenwischerei. Aber ich wollte fragen, wie es denn mit den Exporten steht? Es kann ja sein, dass Sie nur gewisse neutrale Substanzen... Ja, da haben Sie recht, wir selbst wollten schon darauf zu sprechen kommen. Ich meine, dass da vielleicht... Unsere Exportfirmen, der Zwischenhandel... Ja, ja, dass die nach Paracana weiterliefert, das wäre doch möglich. Ja, danke, danke. Die Frage geht an Herrn Dr. von Eckstein von der Exportabteilung. Zunächst einmal möchte auch ich feststellen, dass die Kröner Chemie keinerlei Beziehungen zu Paracana unterhält. Das steht fest und lässt sich jederzeit überprüfen. Zum anderen möchten wir natürlich keinen unserer Partner diesem schwerwiegenden Verdacht aussetzen. Aber dann erklären Sie uns doch endlich bitte mal, wie Ihre Frachtkisten in Grönland auf dem Flugplatz von Thule, wie die in die Flugzeuge nach Paracana kommen. Ja, genau. Das weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Herr von Eckstein, könnten Sie uns dann wenigstens mitteilen, welcher oder welche Ihrer Handelspartner größere Mengen Desinfektionsmittel, Impfstoffe, Insektizide etc. der bewussten Patente bezieht? Genau. In der Konföderation oder überhaupt? Von Eckstein, sagen Sie den Herren alles ganz offen, das ist jetzt wichtig. Vor der Presse haben wir keine Geheimnisse. Selbstverständlich, gern. Also Farm, Europ, Unitrat, Cargochem und Bielitz, die werden von uns hauptsächlich damit beliefert. Wer kauft am meisten? Wer handelt mit Grönland? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen versichern, dass wir bei allen genannten Firmen unsererseits Nachforschungen anstellen werden. Das müssen Sie sogar. Es geht ja schließlich um den Ruf Ihrer Firma. Die Kisten tragen Aufkleber von der Kröner Chemie. Das ist auf den Fotos ganz klar zu erkennen. Herr von Eckstein? Das ist allgemein so üblich, dass Kisten weiterverwendet werden mit zusätzlichen Aufklebern natürlich. Die Herr Walser bei seinen einseitigen Recherchen natürlich unterschlagen hat. Das nenne ich journalistische Sorgfaltspflicht. Herr Walser, wenn Sie... Wo sollen die denn sein, die zusätzlichen Aufkleber? Wahrscheinlich auf den Rückseiten der Kisten oder auf den Breitseiten. Auch da werden wir Nachforschungen anstellen. Auch da. Ich glaube, das wäre jetzt soweit geklärt. Ich darf... oder ist noch eine Frage? Nein? Also, dann darf ich zusammenfassen, dass es direkte Beziehungen unserer Firma zu Paracana nicht gibt. Ebenso wenig wie nach Grönland. Dass wir aber nicht ausschließen können, dass einer unserer Partner Grundsubstanzen der Kröner Chemie weiterverkauft hat. Wir selbst werden dafür sorgen, dass alle offenstehenden Fragen schnellstens geklärt werden. Gleichzeitig erklärt sich die Kröner Chemie bereit, dafür zu sorgen, dass Herrn Walser aufgrund seiner fälschlichen Anschuldigungen gegen unsere Firma kein eventueller Schaden entsteht. Ja, noch schöner. Ja, ich darf nun zum gemütlichen Teil überleiten. Greifen Sie nun bitte zu den Sandwiches und den anderen Sachen, die wir für Sie haben auffahren lassen. Sie können unbesorgt sein. Sie sind nicht mit Kampfstoff verseucht. Die Kröner Chemie wird tatsächlich Nachforschungen anstellen und auch der istrische Gerichtshof wird sich mit der sogenannten Paracana-Affäre beschäftigen. Beide werden übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass eine fremdländische Gesellschaft, und zwar die Firma Bielitz, gewisse chemische Substanzen nach Grönland geliefert haben wird. Es werden sich jedoch keinerlei Beweise für den Verdacht erbringen lassen, dass die gelieferten Chemikalien dort in Kampfstoffe umgewandelt und nach Paracana weiterverkauft würden. Infolgedessen wird Eduard Walser einsehen müssen, dass seine Anschuldigungen vorschnell gewesen sind. Doch die Kröner Chemie wird dem übereifrigen Journalisten das fanatische Detektivspiel nicht weiter nachtragen, sondern im Gegenteil. Trotz aller Auseinandersetzungen wird sich Generaldirektor Brehm persönlich dafür verwenden, dass Walser den 15.000 Dollar Auftrag, einer Firmengeschichte zu verfassen, doch noch erhält. Eduard Walser wird mit Frau und Kind ans Mittelmeer reisen, um dort in Sonne und Muße die altehrwürdige Historie der Chemiewerke Kröner zu erforschen. Du, da ist was. Da steht was von einem Bielitz, der in Grönland als Botschafter, damals als das noch Stützpunkt war. Georg von Bielitz. Ob das der gleiche ist wie von der Firma da? Hm, niemals. Der ist tot, längst schon. Das sind jetzt die Erben dran. Welche Erben? Man weiß nicht, was der so an Söhnen und Töchtern produziert hat. Hier ist er sogar abgebildet, mit einer Tochter. Der Herr Botschafter mit Töchterchen Bertha. Hm. Bertha? Ja, Bertha. Ah, verdammt. Bertha, so hieß doch... Er hieß nicht auch die erste Frau von Brehms Vater? Na, die hieß doch auch Bertha. Ja. Ja, Bertha, Bertha Brehm. Bertha Brehm, geborene Bielitz. Mein Gott, wenn das wahr wäre. Was dann? Dann stecken die unter einer Decke, die beiden Firmen, Bielitz und Kröner. Und auch der Kontakt nach Grönland. Das wäre dann alles kein Zufall mehr. Man sieht, die Beschäftigung mit der Historie einer Firma kann durchaus ihr Gutes haben. Von nun an wird Eduard Walser wieder von seinem alten Verdacht überzeugt sein, fester als je zuvor, mit gutem Grund. Denn es wird sich bestätigen, dass es nicht nur finanzielle Verknüpfungen und Verflechtungen zwischen beiden Firmen gibt, sondern auch zarte familiäre Bande. Mit Brehms Mutter, der Geborenen von Bielitz, so wird Eduard Walser glauben, werde er nun endlich und endgültig beweisen können, dass Brehm persönlich am Kriegsgeschäft mit Paracana beteiligt ist. Eduard wird deshalb sofort seine Koffer packen, sich hastig von Frau und Kind verabschieden und unverzüglich in die Heimat zurückfliegen. Er wird seinen Triumph voll auskosten wollen. Ein letztes Mal noch wird er Brehm besuchen, ihm gegenüberstehen, ihn anklagen und überführen. Mein Kompliment, Walser. Mein Kompliment. Jetzt haben Sie es also endgültig geschafft. Sie haben mich zur Strecke gebracht. Mit meiner Mama zur Strecke gebracht. Sie werden sich verantworten müssen. Ach, ich bin erledigt. Ich habe Fehler gemacht. Sie haben am millionenfachen Mord profitiert. Am Krieg? Mord. Sie sind ein Verbrecher. Auch wenn Sie nur die Substanzen, die Voraussetzungen geliefert haben. Aber nicht nur, Walser. Nicht nur... Sie unterschätzen mich. Man kann Sie wohl kaum unterschätzen. Doch. Also, doch. Sie kennen nur die halbe Wahrheit. Jetzt aber kann ich's verkünden. Kommt ja doch alles raus bei den Untersuchungen. Walser, Sie haben in mir einen der größten Kriegsforscher der Geschichte vor sich. Und ohne Schmeichelei. Einen der größten Biochemiker unserer Zeit. Walser, ich habe nicht irgendwelche Substanzen nach Paracana geliefert, sondern die neuesten und besten Vernichtungswaffen der Biochemie. Sie sind wahnsinnig. Ach, Genie und Wahnsinn, mein Lieber, das liegt dicht beieinander. Aber ganz nüchtern, ich tat es für die Konföderation. Für unsere istisch-istliche Grundordnung. Die istische Regierung hat die Erforschung und Herstellung solcher Waffen verboten. Leider. Leider. Durch diese Ächtung hatte ich es sehr schwer. Sogar von manchen meiner engsten Mitarbeiter musste ich unsere großartigen Erfolge geheim halten. Wie kam die Verbindung mit Paracana zustande? So alte Freundschaft mit dem Regierungschef. Ich brauchte Möglichkeiten zur Erprobung meiner Erfindungen, brauchte einen Krieg, weil sie als Erfolgskontrolle. Das war Massenmord. Ich hatte die ewigen Tierexperimente satt, Ratten, Kaninchen, Tauben, Meerschweinchen. Ich habe das Regime mitfinanziert, habe sie an die Macht gebracht und sie versprachen mir einen Dschungelkrieg als Gegenleistung. Schon bald hatte ich die ersten Erfolgsmeldungen. Milzbrand, Pest, Gelbfieber, Pocken, Cholera. Sämtliche biologischen Waffen funktionierten einwandfrei. Insekten, Mücken und Flöhe halfen uns bei der Verbreitung. Wir haben die Luft verpestet und das Trinkwasser verseucht. Aber die Soldaten von Paracana, Die hätte das doch ebenso treffen können bei ihrem Einmarsch in die eroberten Gebiete. Sie waren doch geimpft und immunisiert, hatten Schutzanzüge. Übrigens alles Forschungsergebnisse von Frau Professor Grömitz. Aber Barakana brauchte ja nur sehr, sehr wenig Soldaten. Eine Armee von etwa 600 Mann. Alles andere erledigten wir. Sie sind einer der gemeinsten Verbrecher. Moral ist mir gleichgültig. Mein Genie kennt keine Grenzen. Trotzdem, in meinen letzten Forschungen habe ich mich sogar mit einem humanitären Problem beschäftigt. Wie man Kriege und Gewalttaten endgültig und für immer abschaffen kann. Eine Friedenswaffe auf chemischer Grundlage. Daran arbeite ich. Das wird Ihnen nichts helfen. Ich werde den Weltfrieden als Patent anmelden. Bald schon. Sie sind verrückt. Mein Weltfrieden wird herrschen überall. Ich, Brehm, werde dieser Welt den totalen Frieden diktieren. Kommen Sie. Kommen Sie. Durch diese Tür auf. Sie sind in mein Privatlabor. Nur aber, Jungster. Kennt es. Hey, na kommen Sie, Sie werden die Wahrheit sehen, mit eigenen Augen. Sie verriegeln die Tür? Was soll das? Keine Angst. Hier darf kein Zug und nur künstliches Licht sein. So, und jetzt gehen Sie mal bis zu den schwarzen Kasten da vorne. Ja, was ist das? Was ist denn da drin? Halten Sie mal Ihr Ohr dran. Das ist meine Hummelzucht. Eine besondere Art von Stechhummel. Geradezu prädestiniert zum Übertragen von Krankheiten. Und obendrein das erste Insekt, das absolut zuverlässig unseren elektronischen Befehlen gehorcht. Wir können die lieben Tierchen ganz gezielt einsetzen, Flugrichtung und Angriffsziel bestimmen. Eine kleine Freizeitbeschäftigung von mir, eine Bastelei. Zum Beispiel, nur um Ihnen zu erklären, wie die funktionieren. Zum Beispiel könnte man jetzt sogar eine der Hummeln zu Ihrer Frau auf die Reise schicken. Das hätten Sie nicht wagen. Ist ein Scherz. Ist ein Scherz, also. Nur keine Angst. Trauen Sie mir denn das wirklich zu? Ja. Sie haben Tausende umgebracht. Das war Krieg. Das waren Experimente. Jedes Ihrer Opfer musste sinnlos sterben. Für Ihren Wahn, für Ihre erbärmliche Eitelkeit. Sie dürfen nicht so streng sein, Walser. Ich werde das wieder gut machen mit meiner Friedensforschung, mit meinen Experimenten. Zeigen Sie es doch endlich, Ihr großartiges Experiment. Ja, Geduld. Geduld? Erst muss ich den Raum aussprühen. Alle Keime müssen vernichtet sein. Wir brauchen eine saubere Luft. Reichen Sie mir mal die Dose. Da rüber. Ja, danke. Sieht aus wie Haarspray. Aber das ist keins. Na, schauen Sie, ich brauche nur hier auf das Knöpfchen zu drücken. Alles wird rein und klar. Das auf. Aber das ist doch ganz harmlos. Sie brauchen keine Angst zu haben. Es ist Maiglöckchenduft, nicht wahr? Ich liebe Maiglöckchenduft. Sie auch? Widerlich. Was soll der Quatsch? Man muss es tief einatmen. Dann erst hat man den vollen Genuss. So, so. So müssen Sie das machen, was? Hören Sie doch endlich auf mit dem Unsinn. Das ist ein fantastischer Duft. Maiglöckchen. Friedensglöckchen. Gefällt es Ihnen? Nein. Die Friedenswaffe, müssen Sie wissen, ist mein Lebenswerk. Die Erfüllung meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Ich habe sie leider bislang nur an Ratten und Hunden ausprobieren können, aber ich bin sicher, dass es auch beim Menschen gelingen wird. Solche Versuche werden Sie niemals machen können. Dafür wird gesorgt sein. Sie sind sehr boshaft, Walter. Scheint Sie wohl zu freuen. Ja, das freut mich. Meinen Sie nicht, dass das eine etwas billige Freude ist? Es ist eine teure Freude. Sie hat mich viel Zeit und Mühe gekostet. Ja, das muss man Ihnen lassen. Fanatisch, das waren Sie. Fanatisch und hartnäckig. Meinen Sie wirklich, dass ich lebenslänglich bekomme? Selbstverständlich. Und Sie glauben, einen solchen Verlust für die Wissenschaft verantworten zu können? Ein Gewinn für die Menschheit, Brehm. Und meine Friedensforschung? Ich könnte ein Wohltäter... Das glaube ich nicht. Wie Sie wollen, mein Lieber. wie Sie wollen. Doch bevor ich Ihnen jetzt das Geheimnis meiner Forschung anvertraue, eine Frage. Kennen Sie das Tränengas Beta-7? Natürlich, das gab es ja schon vor 30 Jahren. Natürlich. Und natürlich kennen Sie auch das Nervengas R39 aus den 70er Jahren. Das war ein großer Skandal damals, ja. Eine Katastrophe. Tja. Meine Erfindung basiert auf ähnlichen Prinzipien wie diese alten deutsch-amerikanischen Kampfgase. Es hat nur den Vorteil, dass es keinerlei Nachteile hat. Können Sie mir folgen? Ja, nur Vorteile, keinerlei Nachteile. Gut, da nun dieses Gas, das man als eine Art Psychogas bezeichnen kann, da es nur psychische Folgen hat, so außerordentliche positive Ergebnisse zeigt, ich so angenehm und wohltuend. Ach, übrigens, möchten Sie ein wenig Musik hören? Ja, gern. Das ist Mozart. Das ist mein Lieblingsstück. Ja, sowas hört man ja heutzutage leider kaum noch. Es ist sehr, sehr schön. Es ist genial. Doch weiter. Mein Friedensgas zerstört also alle Aggressionen, löst Komplexe oder Angstsyndrome einfach auf, hat Tiefenwirkung, macht das Opfer freundlich und friedfertig, dämpft die Leidenschaften. Es gibt keinen Streit mehr, keinen Hass, keine Wut, nichts. Nur eine große, sanfte Freundlichkeit. Eine sanfte Freundlichkeit. Innere Harmonie. Eins werden mit dem All, mit der Schöpfung. Eine unendliche Ruhe. Ruhe. Aber auch Gehorsam. Das Opfer wird gehorsam und willfährig. Aufruhr, Empörung, Streik oder gar Revolution sind undenkbar. Alles wird friedlich. Friedlich und dankbar. Dankbar? Ja. Bislang gab es nur einen kleinen Nachteil. Es stank bestialisch. Aber seit ich es mit Maiglöckchen-Duft parfümiert habe. Mit Maiglöckchen? Maiglöckchen? Ja. Mit Maiglöckchen-Duft. Sie haben es ja schon kosten dürfen. Wir beide? Wir beide? Nein, nur Sie allein, mein Lieber. Sie allein dürfen sich rühmen, mein erstes menschliches Versuchsobjekt zu sein. Ja, aber Sie haben doch auch... Natürlich, mit vollen Zügen sogar. Nur mir kann es nichts anhaben, mein Lieber. Ich bin dagegen immunisiert, verstehen Sie? Ich werde meinen Willen, meine Interessen und Leidenschaften nicht verlieren. Ich bleibe der gute, alte Brehm. Der gute, alte Brehm. Schön, wie Sie das sagen, so ruhig und friedlich. Der gute, alte Brehm. Ja, das ist ein Erfolg, also. Ein Erfolg für uns alle. Alle Ratten, Hunde, Termiten und Menschen sind Brüder jetzt. Freunde. Hören Sie? Ich bin Ihr guter Freund. Ein guter Freund? Mein Genie, Walzer. Mein Genie wird die Welt erlösen. Ich bringe den Frieden, den ewigen Frieden auf Erden. Die Freude, die Sanftmut, das Heil. Eduard Walser wird diesmal keine Anzeige erstatten. Er wird überhaupt niemals mehr eine Anzeige erstatten. Er wird zurück an die südspanische Küste fahren. Und zum ersten Mal in ihrer Ehe wird Rivera feststellen können, dass sie einen freundlichen und friedfertigen Gatten hat. Man wird sagen, er ist wie ausgewechselt. Eduard wird nur noch freundliche Artikel schreiben und Karriere bei einer Werbeagentur machen. Alles wird glücklich enden. Der Fall Brehm wird bald schon vergessen worden sein. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird der Herr Generaldirektor dafür gesorgt haben, dass nicht nur die Zeiten besser, sondern auch die Menschen, Sie und ich, friedfertiger, sanfter und zufriedener geworden sein werden. Dann endlich werden auch wir einverstanden sein. Mit allem. In jeder Hinsicht und überhaupt. Heidelberg brachte das satirische Hörspiel »Die Friedenswaffe« von Michael Krausnick. Es wirkt mit Heiner Schmidt als